an dieses Volk, aber glauben wir, für dieses Volk kämpfen wir, für dieses Volk sind wir, wenn nötig, bereit, so wie die Tausende der Kameraden vor uns einzusetzen mit Leib und mit Seele. Wenn die Nation ihre Pflicht erfüllt, muss dann einst ein Tag erstehen, der uns wiedergibt, ein Reich der Ehre und Freiheit, Arbeit und Brot. Doch eine neue Jugend ist ganz im Plan. Revolution.